Der Predigtext steht im Brief des Apostel Paulus an die Philipper im 3. Kapitel, die Verse 4 bis 14. Wenn ein anderer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Der ich am 8. Tage beschnitten bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Eine Frage, die mir viele Ältere aus der Gemeinde stellen, lautet: Warum interessieren sich eigentlich so wenige Menschen für Gott? Warum ist das so? Warum? Manche sagen, tja, vielleicht geht's uns einfach zu gut. Mag sein. Wenn ich das Evangelium für heute höre, dann habe ich noch eine andere Idee. Ich denke, dass sich viele Leute nicht für Gott interessieren, weil sie nicht wissen, wie schön er ist. Ich glaube, viele Menschen erahnen nicht mal, wie schön Gott ist. Weißt du, wie schön Gott ist? Jesus erzählt eine Geschichte. Er sagt, mit Gott und dem Himmelreich ist es wie mit einem Menschen. Und der Mensch ist gerade dabei, auf einem Acker zu graben. Warum auch immer, wissen wir nicht genau. Die Details verrät uns Jesus nicht. Aber während dieser Mensch so mit seinem Spaten zugange ist und gräbt, macht's auf einmal Plonk. Halt so dieses Geräusch, wenn Metall auf Metall trifft. Und der Mann ist erst etwas irritiert. Was ist denn das? Oder die Frau, wir wissen es nicht. Etwas irritiert. Und merkt dann, da ist ja eine Truhe und fängt an, das weiter auszugraben und pustet vielleicht nochmal die Erde weg. Und die Hände zittern bei dem Menschen schon, weil er so neugierig ist, was wohl da drin sein könnte. Und dann macht er die Truhe auf und, tja, was drin ist, sehen wir nicht. Aber es leuchtet sein Gesicht an, es reflektiert. Irgendein großer Schatz ist da drin. Der Mensch fängt an zu staunen und macht dann das Einzige, was logisch ist. Er muss diesen Schatz irgendwie haben. Also ist sein Plan, muss er den Acker irgendwie besitzen, wo der Schatz drauf ist. Also geht er nach Hause, verkauft alles, was er hat, verkauft vielleicht sogar sein Haus, verkauft den gesamten Inhalt seines Kleiderschrankes und nimmt alles Geld, was er irgendwie bekommen kann, zusammen, um diesen Acker zu kaufen, um dann endlich diesen Schatz zu haben. Weil dieser Schatz ihm, der so schön ist, dass es ihm einfach den Atem raubt. Und so ist es mit Gott. Gott ist so unfassbar schön, dass wenn wir diese Schönheit erkennen, alles, absolut alles geben würden, um Gott zu haben. In einem Psalm heißt es, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde, wenn ich nur dich habe. Weißt du eigentlich, wie schön Gott ist? Ich habe mich das die letzten Tage immer mal gefragt und ich bin mir da gar nicht so sicher, ob ich das weiß, weil ich habe Gott ja nie von Angesicht zu Angesicht gesehen. Es gibt eine Sache, die mich beeindruckt, wenn man so von alten Theologen liest, wenn die über den Himmel geschrieben haben. Und man kann ja die Frage stellen, was macht man denn da eigentlich in der Ewigkeit den ganzen Tag? Also wird das nicht irgendwann ein bisschen langweilig da? Und eine Sache, die sie aufgeschrieben haben, oder was sie sagen, viele alte Christen, die reden von der ewigen Schau Gottes. Dass wir die Ewigkeit lang Gott angucken werden. Und uns in Gottes Augen verlieren, weil er so schön ist. Das kann man sich noch sehr schwer vorstellen. Ich meine, vielleicht kann man es etwas erahnen, wenn man in die Schönheit dieser Welt guckt. Vielleicht gibt es irgendwelche Dinge, die du besonders schön findest. Also es ist ja manchmal so, da gibt es vielleicht einen schönen Mann oder eine schöne Frau, einen schönen Jungen, ein schönes Mädchen. Und man guckt da so leicht verstohlen hin. So wie das der Anstand gebietet, aber nicht etwas vorsichtig, aber man merkt schon, oh, da ist jemand sehr Schönes. Oder vielleicht kennst du ein Bild, vor dem du immer mal wieder stehen bleibst und denkst, boah, irgendwie lässt das meine Augen nicht los. Oder es gibt ein Foto, wo du immer wieder, vielleicht gibt es irgend so ein Foto, dass du immer wieder aus dem Regal greifst und einfach drauf gucken musst, weil du denkst, das ist so schön. Vielleicht hast du auch einen Platz, einen besonderen Ort. Es gibt ja manchmal so besondere Orte, gerade in der Natur, wo du sagst, hier setze ich mich einfach gerne hin und genieße den Ausblick und es fesselt mich irgendwie, wie magisch diese Schönheit hier. Und ich denke mir, wenn schon die Schöpfung in ihrer Schönheit so fesselnd sein kann manchmal, wie viel mehr dann der Schöpfer selbst. Wobei, ich habe sie halt noch nie von Angesicht zu Angesicht sehen können, diese Schönheit Gottes. Aber man sagt ja bei Menschen noch was anderes. Man sagt es ja so. Man sagt dann ja, naja, wahre Schönheit, die ist ja nicht eine äußerliche Sache, sondern eine wahre Schönheit eines Menschen, die kommt vom Charakter. Und ich glaube, dass das nicht nur ein Spruch ist. Und ich habe die Vermutung, dass das für Gott besonders gilt. Auch wenn ich ihn nicht von Angesicht zu Angesicht sehen kann mit seiner Schönheit, aber ich kenne die Schönheit, die in seinem Charakter liegt. Ich kenne einen Gott, der mich und dich jeden Tag versorgt, reichlich versorgt mit allem, was wir zum Leben brauchen. Denk mal an deinen Kleiderschrank, was da alles drin ist, dass dir nicht kalt sein muss. Er versorgt dich mit einem Dach über dem Kopf. Er versorgt mich mit Kuchen, mit ausgesprochen viel Schokolade drin. Er versorgt mich mit Freunden, die ich zu jeder Zeit anrufen kann. Mit Straßen, über die ich gehen kann. Und dass mein Müll abgeholt wird. Das klingt alles so selbstverständlich, ist es aber nicht. Gott versorgt dich täglich und reichlich. Ohne vorher zu fragen, ob du es dir verdient hast. Das ist die Schönheit seines Charakters. Und bevor dieser Gott den Grund der Welt gelegt hat, war er sich schon in einer Sache sicher, dass er dich liebt. Seine Liebe für dich brennt schon seit Tausenden und Abertausenden Jahren. Die Erde war vor ewiger Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt, aber Gott hatte schon angefangen, seinen Liebesbrief an dich zu schreiben. Ein Liebesbrief mit Seiten und Seiten und Gedichten, die er über dich singt. Gottes Liebesbrief an dich. Die Schönheit seines Charakters. Also, wenn Gott so schön ist, und er ist so schön, was würdest du geben, um ihn zu haben? Was würdest du geben, um ihn zu haben? Die einzig logische Antwort kann doch nur sein, alles. Alles. Und praktisch? Sicherlich heißt das, ihm meine Zeit zu geben. Ihn zu suchen, mit Gott im Gespräch sein, auf ihn zu hören. Es kann zum Beispiel heißen, dass ich mir am Morgen meine Bibel nehme und lese von diesem Gott, was er mir zu sagen hat. Und wenn es dir etwas schwerfällt mit dem Bibellesen und du nicht weißt, wo du anfangen sollst Auf dem Gottesdienstblatt ganz hinten ist die ökumenische Bibellese für die nächste Woche abgedruckt. Ein ganz kleiner Abschnitt für jeden Tag kannst du dir lesen, das dauert nicht lange. Eine gute Möglichkeit, um mit Gott im Gespräch zu sein. Oder anfangen zu beten, oder wenn wir ehrlich sind, alle miteinander beten zu lernen. Denn das müssen wir alle noch lernen, immer wieder. Was würdest du geben, um Gott zu haben? Was würdest du geben? Vielleicht bestimmte Dinge lassen, die Gott hasst? Das lassen, was das Leben deiner Mitmenschen zerstört? Kleines Beispiel, vielleicht das Lästern einfach mal bleiben lassen, aufhören, über andere Ebenbilder Gottes herzuziehen und anfangen, Gutes von ihnen zu reden. Ja, auch von dieser einen neuen nervigen Kollegin, die dir mit dem, was sie tut, unglaublich auf den Senkel geht. Ja, auch die meine ich. Und auch der neue Nachbar, der komisch aussieht und komisch redet. Ja, auch den meine ich. Gutes von ihm reden. Was gibst du, um Gott zu haben? Christsein heißt, ein Leben der Buße zu führen. Immer wieder von unguten Wegen abkehren. Und jetzt kommt etwas Schockierendes. Alles, was ich bisher gesagt habe, ist für Christen weitgehend selbstverständlich. Schlechte Dinge lassen, okay, wer ist sich da nicht einig? Und dass man beten sollte und Bibel lesen, okay, geschenkt. Aber jetzt sagt Paulus was vielleicht etwas provozierend sein könnte. Er schreibt nämlich einen Brief an die Gemeinde in Philippi. Und in diesem Brief erzählt er im Grunde die gleiche Geschichte, die ich eben auch erzählt habe, die gleiche Geschichte, die Jesus erzählt mit dem Mann und dem Acker, oder dem Mensch und dem Acker. Er erzählt davon, wie er Jesus gefunden hat als einen Schatz, so weit, so gut. Und dann sagt er, was er alles aufgibt, um Gott zu haben. Und jetzt kommt's. Er sagt, ich gebe dafür nicht nur all die schlechten Dinge in meinem Leben auf, geschenkt, sondern auch all die guten Dinge in meinem Leben. Hast du schon mal Buße getan für deine guten Werke? Bist du schon mal umgekehrt von den Dingen, die dir richtig gelungen sind? Das ist doch eigentlich ein Skandal. Paulus sagt das. Er sagt, guckt euch mein Leben an. Ich erzähle euch von meinem Leben. Ich war ein perfekter, gläubiger Mensch. Ich habe alle Gebote erfüllt, die es in der Bibel gibt. Ich habe das alles ganz genau umgesetzt, was da steht, bis ins Kleinste. Ich wurde sogar am 8. Tag beschnitten. Mein ganzes Leben ging schon damit los, ging schon perfekt los. Ich habe alles gemacht, was in Gottes Gesetz stand. Ich war so begeistert von Gott. Ich wollte das so ernst machen, dass ich sogar die Lästerer verfolgt habe, diese Christen. Diese Gotteslästerer, die habe ich sogar verfolgt. Ich habe das so ernst gemeint mit Gott. Ich war untadelig nach dem Gesetz, sagt er. Ich habe das alles perfekt gemacht. Und dann sagt er, um Christus zu gewinnen, ist all das für mich Dreck. All das, wo ich besonders stolz drauf bin, ist für mich jetzt Dreck. Und übrigens, Dreck ist eine sehr freundliche Übersetzung. Das griechische Wort dafür ist noch etwas derber, sage ich mal so. Hat was zu tun mit kleinen Haufen, die man manchmal auf der Straße findet. Skubala. Das ist Paulus. Er sagt, weil der Punkt ist ja nicht, dass gute Sachen schlecht sind, wenn man gute Dinge tut. Aber er sagt, das Problem war in meinem Herzen. Ich dachte, ich könnte mir damit vor Gott was verdienen. Ich dachte, dass Gott besonders stolz auf mich ist, weil ich all diese guten Dinge tue. Und dass Gott sagt, ha, ja, den Paulus oder Saulus, wie er damals hieß, den Saulus, der macht das besonders gut. Der, also, ja, na, nicht so wie die anderen, aber den muss ich besonders loben. Und Paulus hat gemerkt, sein ganzes Lebensfundament war nicht die Gnade Gottes, sondern sein Lebensfundament war, dass er es besonders richtig macht. Und da hat er gemerkt, jetzt muss ich umdenken, wenn ich Christus haben will. Ich muss all das, was ich bisher gut fand, für Dreck halten. Woran denkst du, wenn wir am Anfang des Gottesdienstes miteinander Beichte feiern, unsere Sünden bekennen und die Vergebung empfangen? In Gedanken, Worten und Werken heißt das Sündigen wir. Denkst du da an all die Dinge, die du falsch gemacht hast oder auch an die Dinge, die du richtig gemacht hast und wo sich ein falscher Stolz gebildet hat? Oh, ist eigentlich skandalös. Oder anders, stell dir mal vor, du gehst nach Hause, nimmst dir ein Blatt Papier und einen Stift und machst mit dem Stift eine Linie mitten durch den Zettel, dass du zwei Spalten hast. Auf die linke Seite machst du ein großes Minus und auf die rechte Seite ein großes Plus. Und dann schreibst du auf die linke Seite alle Dinge, mit denen du nicht so zufrieden bist in deinem Leben, unter das Minus. Vielleicht ist es bei dir oder bei mir, dass du vielleicht manchmal etwas in Rage gerätst und irgendwie Gefühlsausbrüche hast und das nicht so gut ist immer. Und dann schreibst du dafür aber auf die Plusseite die Dinge, wo du stolz bist auf dich. Dass du zum Beispiel immer das machst, worum andere dich bitten. Dass du man dich auf dich verlassen kann. Du denkst, ja, okay, darauf kann ich doch stolz sein. Das mache ich richtig gut. Was heißt es, Christus zu gewinnen und alles zu geben, um nur ihn zu haben? Es heißt, dass ich die Sachen, die bei mir bei Plus stehen, auch auf Negativ schreibe. Nicht, weil es an sich schlecht ist, dass man sich auf jemanden verlassen kann, aber um Christus zu haben. Es gab keinen, der damit so provoziert hat wie Martin Luther vor 500 Jahren. Luther war mal eingeladen, nach Heidelberg zu kommen für eine Diskussion. Und die ist in die Geschichte eingegangen, weil Luther so provoziert hat, in genau dieser Spur. Und wir wissen das, weil einige Leute nach Hause gekommen sind, die das gehört haben, die dabei waren und sofort angefangen haben, in ihr Tagebuch zu schreiben, wie unfassbar das ist, was dieser Mönch aus Wittenberg sich da einbildet zu sagen. Ich zitiere mal, was Luther gesagt hat. Die Werke der Menschen, wie schön auch immer sie sein mögen und wie gut sie auch zu sein scheinen, sind doch sicher Todsünden. Ich lese das nochmal. Die Werke der Menschen, wie schön auch immer sie sein mögen und wie gut sie auch zu sein scheinen, sind doch sicher Todsünden. Das Beste, was du in deinem Leben gemacht hast, vielleicht eine Todsünde. Und den Leuten blieb die Spucke weg, weil... Worum geht's? Warum provoziert er? Weil ich glaube, es geht darum, dass uns eine falsche Sicherheit genommen wird. Uns doch am Ende selber auf die Schulter zu klopfen und nicht Zuflucht bei Jesus zu suchen. Ich habe letzte Woche mit einem Mann gesprochen und irgendwie hat sich das Gespräch in so eine Richtung entwickelt und ich fragte ihn dann irgendwann, ja, stell dir mal vor, du kommst eines Tages, dein Leben ist vorbei und du stehst vor Gott. Und Gott fragt dich, und jetzt, warum sollte ich dich reinlassen in den Himmel? Warum sollte ich dich hier reinlassen? Und die Antwort dieses jungen Mannes war, weil ich ein guter Junge war. Und ich dachte, nee, mag sein, dass du nach deinem Maßstab ein guter Junge warst, aber das ist es nicht. Und es kann sogar sein, dass diese Antwort dir das Paradies für immer verbaut. Es kommt nämlich nicht darauf an, ob du ein guter Junge oder immer ein gutes und artiges, braves Mädchen warst. Das ist es nicht. Sondern ob du diesem Jesus Christus vertraust. Wirklich alles zu geben für diesen Schatz. Paulus schreibt, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Und das ist nochmal der letzte Twist. Der letzte Dreh. Das macht Paulus gerne. Immer wieder, dass er die Sachen umdreht. Erst erzählt er davon, wie er Christus finden will, wie er diesen Schatz Jesus finden will. Und dann sagt er, Moment, das alles Entscheidende ist, nicht, dass ich Christus finde, sondern dass Christus mich findet. Das ist ja typisch, also soll ich euch mal was verraten über mich? Immer wenn ich einen Bibeltext lese, dann denke ich automatisch, ich werde Held des Bibeltextes. So lese ich jeden Text. Komisch, oder? Jesus erzählt die Geschichte von einem Menschen, der ausgeht und einen Schatz findet und alles gibt und verkauft, was er hat, um diesen Schatz zu finden. Und ich dachte, ich wäre der Mensch, der Held in dieser Geschichte. Vielleicht. Vielleicht erzählt diese Geschichte aber auch von einem anderen Helden. Von Gottes Held. Von Jesus. Jesus ist der, der losgeht und gräbt, um dich zu finden. Und vielleicht kommt es dir manchmal so vor, als wäre dein Herz tief unten in der Erde verbuddelt. Vielleicht hast du Dinge in deinem Leben erlebt, sind dir Dinge angetan worden, die so wehtun, dass der Schmerz tief sitzt und du dein Herz tief unten in der Erde vergraben hast. Weißt du, was Jesus für einer ist? Er gräbt unaufhörlich, um dich zu finden. Hört nicht auf, einen Spatenstich nach dem nächsten, um dich zu finden. Und wenn du auch sagst, mein Herz ist aber ganz, ganz tief unten, so weit kommt er nicht runter, doch, er gräbt und gräbt und geht dir nach. Das ist sein Spezialgebiet. Schon seit Anfang an, als Adam und Eva sich, nachdem alles schief ging, im Garten versteckten, fing Gott an zu suchen und zu finden. Und er sucht dich, gräbt und gräbt, bis er dich hat. Du bist sein Schatz. Du bist Gottes Schatz. Und er gibt alles, um dich zu haben. Er verkauft alles, was er hat. Wisst ihr, was Jesus mal über sich gesagt hat? Der Schöpfer der Welt, was Jesus über sich gesagt hat, er hat gesagt, Füchse haben ihre Gruben und Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Bettelarm ist dieser Jesus, weil er alles gibt, um dich zu haben. So wird Gott Mensch. Und am Kreuz von Golgatha gibt er alles, um dich zu haben, dich zu erkaufen, um dich sein eigen zu machen. Er gibt nicht bloß Silber und Gold, sondern sein eigenes Leben für dich, damit du zu ihm gehörst. Du bist sein Schatz. Das ist die Schönheit seines Charakters. Du bist sein Schatz. Amen.